Des Potiphar, die ungemein erfahren war in allen Liebessachen. So Sachen, so Sachen. Der Gatte aber, au contraire, der war schon alt und konnte nicht mehr Tilly, Tilla, Tilly, Tilla, die kleine Frau bewachen. Bewachen, bewachen. Da pfiff sie auf die Sitzamkeit und kaufte sich ein Spitzenkleid und fuhr hinab nach Theben, um dort sich auszuleben. Denn Theben ist zu Memphis, das was Susan für Genf ist. Bam, bam, bam, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil, verkehrten ganz im Kapito, der Josef und der Pharao. So tanzt man nur drei Viertel nackt, im Rumba und drei Viertel Takt. Es trifft mit der geliebten sich des Abends ganz Ägypten sich in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil, pop, pop. Dem Gatten der Frau Potiphar, dem wurde bald die Schoße klappt, er ging hinab zum Ramses, zu Ramses, zu Ramses. Ich weiß, was meine Gattin macht, ich werd nach Tübingen jede Nacht. Tilli, Tilla, Tilli, Tilla, ja, weil mir da Hanses, da Hanses, da Hanses. Da sagte drauf der Pharao, dann machen wir es ebenso, sie sehen, wie doof es hier ist. Im Restaurant Osiris, drum gehen als Philosophen, wir auch nach Theben schufen, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil. Da setzen sie sich voll Genuss der Pyramide, Omnibus und Fuli nach Theben, du nach Theben, du nach Theben. Da gab es Mädchen drollige, teils schlanke und teils mollige, und süß sie wie sie beben, sie beben, sie beben. Der Gatte der Frau Potiphar besah sich da der Mädchenschau und spuckte auf den Boden. Der Ramses fragt, wieso denn? Worauf die Antwort schallte, ich denke an meine Alte. Bam, bam, bam, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil, verkehrte ganz im Kapito, der Josef und der Pharao. Vertanzt man nur drei Viertel nackt, im Rumba und drei Viertel takt. Es wird mit der geliebten sich, des Abends ganz Ägypten sich, in der Bar zum Krokodil. Am Nil, am Nil, am Nil.